geht's ab. Hier passiert's. Action. Probably the best beer in music. Coming up. We will crack it. Obsessively seeing you rock it, believe it. We're leaving together like that. We match. You're dreaming, I'm steaming. Stop teasing my mat. You chase, I chase. You call this song. You're looking so cooking. I'm burning, I'm born. You wanna reach out, reach out. You have no doubt, no doubt. You're really coming on. There's something going on, going on. You wanna reach out, reach out. You have no doubt, no doubt. You're really coming on. Wir haben heute wieder Gewinnspiele. Mächtig viel Spaß. Und was unvermeidlich ist, Al. Hallo. Oh, er macht schon wieder ein Gesicht hin. Also, wie ich vorhin schon sagte, ich habe euch was Tolles mitzuteilen. Was denn? Ab morgen werde ich nicht nur Schuhe verkaufen, ich werde auch Damenhandtaschen verkaufen. Wow! Dieser Grundschulabschluss macht sich jetzt langsam bezahlt. Ja. Also, freust du dich, Erlhard? Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Ja! Ein Programm mit tollen Sachen, hinein in Serienfeeling. Große Stars und viel Humor, ja, das hab ich doch mir vor. Hinein in Serienfeeling. Ich hab mich schaltet doch ein, selber da rein. Hinein in Serienfeeling.

Ja, natürlich, es ist gleich Zeit für unser erstes Gewinnspiel. Und ich bin bald komplett hier mit meiner Mannschaft. Hallo Blondie, hallo Kelly. Ich bin Kelly Bundy. Ja. Sie war ja letzte Woche beim Girls Day. Und da hat sie ja total versagt, oder Kelly, hä? Warte mal, das ist jetzt eine Farce, hä? Nein, das war so, Kelly. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used. Seid ihr bereit? Wir suchen 500 Bretten. Gleich 21.32 Uhr, da wir sind mitten in unserem Gewinnspiel. 500 Bretten, bitte meldet diese, wenn ihr die zusammen habt, an studio@hitradio-ohr.de. Und es gibt einen ganz super starken 80er-Mix zu gewinnen. Und weiter geht es. ist immer noch unser Gewinnspiel, Nachtschwimmer. Wer fünf Interpreten hat, zusammen hat, das dürfte nicht schwierig sein, oder? Der schreibt diese auf ein Mail. Vergesst nicht, euer Wohnort drauf zu schreiben an studio@hitradio-ohr.de. Hier sind zum Teil die Italo-Klassiker drin. Willkommen, hier geht's ins Wochenende. Wie immer freitags, 21 bis 1 Uhr mit eurem Charlie 2000. Hier bei Hit Radio. Better. Tango. Wir haben 21.44 Uhr. Und wir tanzen hier auch den Tango nach Schwimmer. Sie langsam reichen. L, Schuhverkäufer, mit dir tanze ich nachher noch einen Tango, oder? Wen interessiert's? Ja, er ist wieder mal schlecht drauf. Kennt man schon gewohnt. Die Party Police ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Oh yeah! Well. Some people say this is crazy. Lass krachen! Spezial und bei uns laufen die Mails ein. Wir warten noch 10 Minuten, bis alle da sind und dann suchen wir den Gewinner raus nach Schwimmer. Also, macht was! Wir haben ja morgen Feiertag. Was das Herz begehrt. Made in Germany haben wir noch. Ärzte. Bisschen Heavy haben wir auch. House. Reggae. Und Freestyle. Und Werbung. Halbzeit. Wollt ihr mehr? Also gut, die zweite Runde ist schon eingeläutet. Ein besonderes Ereignis braucht einen außergewöhnlichen Ort, um es zu zelebrieren. Feiern Sie Ihr Fest im Eventhaus Casa Verde. Erleben Sie ein einzigartiges Ambiente, in dem Sie Raum und Zeit vergessen. Im Eventhaus Casa Verde in Offenburg Hofweier. Eventhauscasaverde.de. Achtung, Wagen Nummer 12 biegt in die Boxengasse ein. Das Auto läuft klasse. Das Fahrwerk ist fantastisch. Jetzt noch neue Räder drauf. Los!

Turnhallenfesthalle, Pfingstsamstag in Rheinmünster-Stollhofen im Festzelt. Mai, Mönchweiler, Alemannenhalle. Und da bin ich zum ersten Mal in meiner früheren Wirkungsgegend auf der Höhe im Württembergischen. Da freue ich mich ganz arg drauf. Kleine Vorausschau, 31. Juli Kippenheim, Open Air. Und im Oktober ist dran Altenheim. Da war ich schon ewig nicht mehr. Und wer das Video sehen will von der letzten Veranstaltung in Appenweier, bitte geht doch auf meine Seite www.charlie2000.de. Schaut es euch mal an. Oder besucht mich auf www.werkenntwen.de. Und tragt euch ein. Die Fetzen fliegen bald. Wenn ich mit meinem Freund im Schuhverkäufer wieder übers Kreuz liege. An zum Tanzen, ne? Genau, 22 Uhr. Jetzt beginnt langsam die Nachtschwärmerzeit. Und ich sage nochmal, willkommen hier am Freitagabend. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Spezialremix, Shaggy, John Jett, Whitesnake und so weiter ist da drin. Kelly, hallo Blondies. Was sagte die Blondine, die mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren ist? Aber ich hab doch gehupt. Der ist noch zum Einleiten. Wie nennt man eine 1,20 große Blondine, die unter 16 Jahren ist? Ganz einfach, das ist ein Blasebalg. Jetzt wissen wir schon wieder Bescheid. Okay, das reicht für... Ruhe! Das reicht fürs Erste. Na schon mal, ihr merkt, hier geht's volle Kanne ins Wochenende! Super drauf! Affengeil! Brillant! Wahnsinn! Bombenschlag! Die volle Packung Power! Jetzt ist Zeit für unser nächstes Kurzgewinnspiel. Ja, genau. Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach geht's heiß zur Sache. Heiß und heftig. Leidenschaft, die entspannt. Sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Natürlich sind wir bereit. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das Spiel beginnt! Jetzt kommt hier der Willi Astor. Weiß nicht, ob er den kennt. Der bringt ja ein Medley von bekannten Künstlern. Ich will drei Originale wissen. Das ist so ähnlich wie bei Otto mit seinem Hexenhäuschen. Und hier kommt das dann bei Willi Astor. Seid ihr bereit? Check this out. gonna take you to a place you've never been before. 3, 2, 1. Früher habe ich meine Kassetten an Plattenfirmen geschickt und mit meinen Liedern, und da haben die gesagt, ja, das klingt ganz gut, bitte rufen Sie uns nicht mehr an. Und drei Monate später höre ich meine Nummer von Phil Collins im Radio. Man hat mir also schon sehr, sehr viele Lieder auch geklaut, und ich möchte Ihnen jetzt in einer einmaligen Sonderaufführung all die Hits mal vorspielen. Wurst und Käse und für Ochsen. Zum Geburtstag kriegte ich von meinem Schatz das Topmodell. Ich hab die Super Duper Limited Edition. Super Duper. Super Duper. Super Duper. Am Freitag auf Nacht, da küsste er sie in seinem Auto zwischen ihre Ski. Im Stubaitoi, da nennen sie ihn Mr. Spock. Sie reißt ihm beim Küssen sein Mützen weg und kriegt einen Schock. Er hatte schiefe Ohren. Oh, oh, oh, oh, schiefe Ohren. Oh, oh, oh, oh. Es gibt einen Österreicher, der heißt Niki Lau. Niki Lauda, wenn er will, dann kriegt er jede Frau. Er kommt wirklich super gut bei jeder Schnecke an. Ich weiß auch, an was das liegt, woran. Amor. Amor. Amor. Die Weiber, manchmal hab ich's dick. Beim Frühstück brech ich ihr's Genick. Bill ins Bad schreit sie mir, Schatz, lass mich schnell vor dir, und schon schließt sie hinter sich die Tür. Da ich gutmütig bin, denk ich mir, lass sie plätschern, die Frau. Kurz drauf komm ich rein, schau in Ausguss und denk mir, die Sau. Voll Haare. Oh, voll Haare. Stimmung im Lustspielhaus. Ich singe hier als Bratwurst. Ich habe viel, nicht viel gekostet. Und du hast Hunger, darum leg mich auf den Rost. Ich brutzel von alleine. Du kannst doch nebenbei Tischtennis spielen. Grilling me softly beim Ping-Pong. Grilling me softly, Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. Grilling me softly beim Ping-Pong. Es wäre total toll, wenn Sie für mich eine Runde Grilling Me Softly beim Ping-Pong singen würden, bitte. Das würde ich mir heute wünschen. 3, 4. Grilling Me Softly. Wille Astor, und da brauchen wir 3 Interpreten. Wer keine Möglichkeit hat zu mailen, kann auch anrufen. 0781 504 33. Ja, das macht schwer mal. Der Action-Freitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags.

Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit faszinierendem Schmuck und einzigartigen Uhren. Juwelier Spinner in Laon, Kehl und Baden-Baden. Meisterhaft. Juwelier Spinner. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Ja. Das darf auch nicht wahr sein. Das Wer kommt herein? Matthias Reim. Ich hab geträumt von dir. Völlig blau. Hallo Nachtschwärmer. Hier und warte auf den. Jetzt kommen nochmal die Termine von mir. Ich kann es nicht oft genug sagen. Samstag, 8. Mai, Berghaupten, Schlosswaldhalle. Berghaupten, jeder weiß, wo das ist. Mittwoch, 12. Mai, Lauinger Marsch. Da ist nämlich am Donnerstag drauf ein Feiertag. Samstag, 15. Mai, Greffern, Rheinmünster-Greffern, Turn- und Festhalle. Pfingstsamstag, Stollhofen, 22.05. Festzelt. Und da hat sich ja ein kleines Problem aufgetan, auch bei manchen anderen Veranstaltungen. Weil das Bayern-München-Endspiel ist, der Champions League. Aber da wird dann so geregelt vermutlich, dass nicht im Zelt, sondern nebendran im Clubhaus ist auch eine Großbildleinwand, dass da erst die Übertragung ist. Aber ich fange schon früher an, im Festzelt. Am Pfingstsamstag. Samstag, 29. Mai, Mönchweiler Alemannenhalle. Ende Juli Kippenheim und im Oktober Altenheim. In Altenheim, nicht im. Nachtschwärmer, es ist noch nicht so weit. Und besucht mich bitte auf www.charlie2000.de auf der Homepage. Oder bei Wer kennt wen? Ich habe da zwei Accounts. Einer mit fast 4000 Bekannten und einer mit 3000 und ein paar zerquetschte. Charlie 2000. heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. What the fuck do we need 74? Wind Nordostfahrbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt weht. Wie ein Schleier staubt der Regen. Bis sie abhebt und sie spät. Der Sonne. Ich seh hier noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jeden winzigen Punkt verloren, nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Da ist alles still, ich geh. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee. In der Luft auf sich Baracke. In den Pfützen schwimmt Benzin. Schillernd wie ein Regenbogen. Da war eine kleine Verlängerung drin. 22:34 Uhr nach Schwermann. Hier ist die Gewinnerin vom Willi Astor Gewinnspiel. Heidi Heinrich aus Stauffenberg. Dankeschön fürs Mitmachen. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen. Olé, olé. Und jetzt in dieser Show. Der Knaller! Die todesgeile Übernahme. Das Wahnsinnsteil! Total krass. Völlig ausgedrückt! Und jetzt in dieser Show der absolute Höhepunkt! 1, 2, 3, 4, wap, ba, du, wap, wap! Ich freu mich auf den Aufschlag. Was? ja, die versprochenen Ärzte. Wir haben Freitag, ein ganz besonderer Freitag. Heute geht's in den Mai. Morgen haben wir Feiertag. Der Unglaublichste ist wieder da. Darf ich vorstellen, Charlie? Ist das die Möglichkeit? Oh, wow, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total bei Radio Ohr. Einfach näher dran. Oldie but goodie. Hatten wir letzte Woche schon Nachtschwimmer und zwar beim Freestyle. Es gibt keinen Song, der nicht Freestyle-mäßig geremixt werden kann. Das beste Beispiel hatte ich ja geliefert mit EAV letzte Woche. Und das hier auch ein Beispiel. Billy King, Stand By Me auf Freestyle. Also, ich muss wieder zurückkommen. Das Mai-Fieber greift auf meinen Freund und Damenschuhverkäufer Al Bundy auf. Wie gesagt, Heck hat ihn ja aufgefordert. Anscheinend ist was geschehen. Na, ist ja auch egal. Hauptsache, du warst zufrieden mit mir. Nur weil ich geschrien habe, musst du nicht meinen, dass ich zufrieden war. Ich habe geschrien, weil sich meine Haare in deiner Uhr verfangen haben. Hätte mich auch gewundert, hä, Peggy? Weißt du, Footballspieler haben nicht viel im Kopf. Und sie enden meistens bei mittelmäßigen Jobs mit Tariflohn und klammern sich verzweifelt an ihren früheren Glanz. Sie nannten mich Touchdown Bundy. Ich war stark. Ja, du warst stark. Give me a sign if you love your life. Now is the time. So throw your hands up high. Give me a sign if you love your life.

20 Uhr und eine Minute. Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's in den Mai und ins Wochenende hier bei Hitradio mit eurem Charlie 2000. Die doofe Witze-Ecke. Blondies, hallo Kelly, Bandy. Fragt die eine blonde Fußballfrau die andere: Hat dir dein Mann auch ein schönes Geschenk von der Weltmeisterschaft mitgebracht? Ja, leider, sagt die andere. Ich muss noch zweimal zur Nachbehandlung, dann hab ich's weg. It's my life. So you bet, so you lie. What is what you get? Listen to people and start things I do. Things I do, I do them. Things I say them. Changes. Oder er. Hat eine richtig tolle Blondine aufgegabelt. Hätte ich gewusst, sagt er zu ihr, dass du noch Jungfrau bist, hätte ich mir natürlich mehr Zeit gelassen. Sie? Hätte ich gewusst, dass du so eilig hast, hätte ich meine Strumpfhose ausgezogen. Ich weiß. Wenn der es nicht gemerkt hat. Ja. Das ist Party Time. Seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Yeah, let's go way back and play back. Und jetzt. Jetzt kommt unser nächstes Gewinnspiel und da heißt Made in Germany. Alles deutsche Titel. Fünf Stück suchen wir. Es gibt eine 80er Mix-CD zu gewinnen. Übrigens, die von letzter Woche sind noch nicht raus. Die gehen alle kommende Woche raus.

läuft unser Gewinnspiel Deutsch Spezial. Wie sieht's aus? Kennen wir den gerade zum Beispiel? Der moderiert eine Volksmusiksendung. Studio@hitradio-ohr.de. Das ist die heiße E-Mail-Adresse und da müsst ihr die Lösung hinschreiben. The use of samples, drop-ins, jingles and idents can enhance any performance. Here's a few examples. Why don't you move, damn it? So, jetzt ein paar Tipps für den nächsten Einkauf. Werbung. Salz. Seit Urzeiten Lebensquelle und Energiebrunnen der Menschheit. Steigern Sie Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Körnchen für Körnchen. Durch lebenswichtige Mineralien in Natursalzen. Informieren Sie sich im Natursalzladen in Offenburg, Küfergasse, in der Fußgängerzone oder natursalzladen.de. Herzlich willkommen in Europa. Am Sonntag, den 9. Mai, stehen Ihnen die Türen des Europäischen Parlaments in Straßburg offen. An diesem Tag feiert die Europäische Union ihren 60. Geburtstag. Parlamentspräsident Buzek hat für 12 Uhr zu einer besonderen Feier vor dem Parlamentsgebäude eingeladen. Im Parlamentsgebäude finden Sie Antworten auf viele Fragen zur Geschichte des Parlaments und zur Zukunft Europas. Ein kostenloser Schiffsshuttle bringt Sie vom Rohanschloss direkt zum Parlament. Der Tag der offenen Tür im Europäischen Parlament in Straßburg. Am Sonntag, den 9. Mai von 10 bis 18 Uhr. 25 Jahre Freudenstadt, 30 Jahre Aachen, 40 Jahre Bühl. Recht haben Sie, denn Kaufhaus Peters feiert Jubiläum und Sie profitieren. Mit bis zu 50% Preisnachlass sagen wir Danke. Danke für Ihre Treue. Natürlich mit vielen weiteren tollen Jubiläumsangeboten in allen Abteilungen. Kaufhaus Peters feiert Jubiläum und Sie profitieren. Feiern Sie mit, jetzt. Kaufhaus Peters, wo ich gerne einkaufe. Jeder Mensch ist faszinierend. Jeder Moment ist einzigartig. Juwelierspinne ist immerwährend. Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit faszinierendem Schmuck und einzigartigen Uhren. Juwelierspinne in Lau, Kehl und Baden-Baden. Meisterhaft Juwelierspinne. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music! Schönste Krone. Das Bier aus dem Kronenbrauhaus in Offenburg. Nudeln, Nudeln. Jeden Tag gibt's Nudeln. Oh, kannst du nicht mal was anderes kochen? Ja, könnte ich, wenn du mal Geld verdienen würdest. Aber du sitzt ja den ganzen Tag nur rum und schaust mit mir Talkshows. Damit Sie sich mehr leisten können, Haiba Zeitarbeit. Ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, Haiba bringt zusammen, was zusammengehört. In Offenburg, Hauptstraße 76 und unter haiba-personal.de. Herr Schüller-Mühlenweit, können Sie mir sagen, warum Sie schon wieder in meiner Badewanne sitzen? Herr Dr. Glüber, ich dachte, es wäre angemessen, Ihnen die Produkte der Seifenmacherei vorzustellen. Ach, ja, ja. Herr Dr. Glüber, dürfte ich Ihnen den Rücken seifen? Wie Sie wünschen. Ah, das fühlt sich gut an. Ja, ja. Ausschließlich handgemachte Naturseifen und ökologische Pflege. Ach, ja, ja. Herr Schüller-Mühlenweit, ich werde mich nun ankleiden und die Seifenmacherei aufsuchen. Ach, ja, ja. Seifenmacherei. Natürliche Pflege, die Spaß macht und lecker aussieht. Steinstraße 1, Offenburg. Über Joki Wahamude. www.seifenmacherei.de. Kommst du, Schatz? FKK-Club Lanzelot. Baden-Württembergs FKK-Club Nummer 1. Entspann dich in Schwimmbad, Sauna und Whirlpool. In unseren Außenanlagen und Suiten. FKK-Club Lanzelot. Alles über uns und unsere Motto-Partys findest du unter fkklanzelot.de. 20 Damen triffst du in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. FKK-Club Lanzelot. 0781 5 mal die 6. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on. Ja, das war jetzt vorher beim Gewinnspiel. Schlager total. Kommt ganz selten vor. So viel auf einmal. Okay, Nachtschwärmer, hier kommen die Termine von Charlie 2000. Und morgen in einer Woche, da bin ich in Berghaupten, in der Schlosswaldhalle Berghaupten. Mittwoch, 12.05. Lauinger Marsch. Donnerstag ist Feiertag. 15. Mai, Greffern, Rheinmünster-Greffern. Turn- und Festhalle. Pfingstsamstag, Stollhofen-Festzelt, Rheinmünster-Stollhofen. Und am 29. Mai Mönchweiler Alemannenhalle. Mönchweiler liegt zwischen St. Georgen oder in der Nähe von St. Georgen und Villingen, Schwenningen. Da komme ich Richtung Schwabenland. Aber da war ich früher mal viel, viel aktiv. Und das dort ist eine Revival-Geschichte. Nachtschwärmer, das habe ich ganz vergessen, tut mir leid, habe ich vergessen. Am 7. August ist Charlie 2000 in der Heimat. Da habe ich mal angefangen vor 34 Jahren beim MSC, beim Motorsportclub Taifun in Rheinstetten-Mörsch. Postleitzahl 76287. Da ist die zweite Revival-Party, die erste war letztes Jahr. Und am 7. Samstag, 7. August, wird die zweite sein. Das ist zwischen Rastatt und Karlsruhe. On the road again. On the road ohne Ende. Charlie 2000 ist back. Charlie 2000 ist wieder da. geht auf meine Homepage www.charlie2000.de. Schaut euch die Filme an. Auch den von der letzten Veranstaltung in Appenweier. Und die von früher zum Beispiel auch. Und besuch mich bei Wer kennt wen. Übrigens ist in Berghafen die Geschichte auch in den Wer kennt wen Treff. Lass einmal überraschen. On the road again. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist dann wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Wir lauschen wie beklappt nach jedem Ton. Charlie ist dann wieder mal am Mikrofon. I got my first real six string. Some guys from school, we had a band and we tried real hard. But Jimmy quit and Joey got married. You should know we never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had a choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of Wir haben 23.39 Uhr. Hier geht's ins Wochenende, hier geht's in den Mai. Willkommen. Ah, ich habe wieder hier Stress mit meinem Schuhverkäufer. Die haben wieder Streit untereinander oder weiß ich was. Also ist furchtbar. Komm. Sprich mal mit deiner Frau. Ich weigere mich, mit meiner Frau zu reden, wenn ich einen Fernseher im Haus habe. Ach nein. Komm, sag ein schönes Wort zu deiner Frau. Komm, sag was. Hey, du rotes Monster. Gegen dich ist der weiße Hai ein Zierfisch. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hit Radio Ort. Hit Radio Ort. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Ja, jetzt kommt noch unser lieber Gigi D'Agostino. Und ich sage, um 11:45, hallo Nachtschwärmer. Ich hatte ja auch zweimal live den Gigi D'Agostino. Super. So, jetzt haben wir hier Grüße. Schwamberger Andreas grüßt alle Nachtschwärmer sowie den Michael im Studio und Marc Freienhagen aus Ettlingen bei Karlsruhe. So, und Raimund Göbel aus Lulla, Odenhausen, möchte alle Hörer grüßen. Er ist übrigens der Gewinner von dem Gewinnspiel. Von dem deutschen Gewinnspiel vorher.

Über uns und unsere Motto-Partys findest du unter fkklanzelot.de. 20 Damen triffst du in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. fkklanzelot. 0781 5x6. Ich wünschte, jeder Tag wäre Freitag, jeder Freitag frei und jeder Freitag Zahltag. Freitags kommt Charlie 2000. Charlie 2000. Der reißt euch vom Hocker, der schwemmt das Baby aus der Wanne, der kippt die Oma aus dem Schaukelstuhl. Ja, da wackelt der Kühlschrank, da klirrt das Buffet. Und aber immer dran denken, Kids, ohne Gummi läuft nicht. Volle Stunde und da sind wir dann im Mai. L, Schuhverkäufer. Das müssen wir feiern, oder? Was meinst du, L? Oder was hast du für eine Idee, ja? Warum moderierst du nicht eine Gameshow? Der Kandidat kommt raus und sagt, ich will 10.000 Dollar. Du schaust ihn an, ich komm raus, zahle es und das Spiel ist vorbei. Ja, wir nennen die Show Dieser Idiot L. Ja, das könnte eine Idee sein, L. And scream, show me you've got Steve Eastie.

der DJ ist mein Ex-Freund. Ja? Na hier, wie heißt er denn? Hier, DJ. Na scheiße. Ich bin VIP. Ich bin wichtig. Nur weil du dich mit Anabolika vollgepumpt hast, denkst du, du bist jetzt hier Graf Koks oder was? Ich glaub's ja nicht. Ich glaub, ich zünd den Laden hier gleich an. Ja, brauchst du ja jetzt nicht handgreiflich zu werden. Lass mich... Ey, hallo. Was, ich bin besoffen? Ich will doch nur feiern und tanzen. Naja, weil ich total attraktiv bin. Und total sexy. Sexy Girl. Und total sexy. Sexy Girl, der Türsteher sang. Sexy Girl, total sexy. Jetzt geht's los, was kommt jetzt? Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt kommt unser letztes Gewinnspiel für heute. Und das ist vielleicht ganz einfach, Nachtschwärmer. Ich lasse zwei verschiedene Songs laufen, aber nicht das Original. Ich möchte einfach nur wissen, von wem kommt das Original? Ja, Maika, ich muss euch erzählen von einer schönen Mädel. Ich habe getroffen auf Autobahn. Allein und sie scheint der Hübsche zu sein. Ich erkenne nicht ihren Namen und ich erkenne nicht ihre Ziel. Ich merke nur, dass der Mädel fährt mit Gefühl. In der Wagele vor mir fährt hat ein junges Mädel. Ich möchte gerne wissen, was der Mädel gerade denkt. Hört sie die Selbe Sender oder macht sie gar keine Musik? Sie zu Rander fu oder zu Rie. Rabadabada, rabadabadabadada. Rabadabadabada, rabadabadabadada. Was will der blöde Kerl da hinter mir nur? Du pass auf bloß auf. Ich frag mich warum, überholt er nicht. Ich schreibe deine Nummer auf. Der hängt nun schon eine halbe Stunde ständig hinter mir. Nun dämmert schon. Endlich wieder meine Zeit ab. Ich muss dann nicht rasen wie ein jamaikanischer Stierer. Ich träume so voller Gedanken, dass der Mädel muss einmal danke. Dann ich kann er gucken, endlich einmal in ihr Gesicht. Da ist die Frage, wer singt das Original? Wunderschöne Medaille, akuta die Reise. Sie hat der Tapperlinger. Und hier kommt die nächste Version von diesem. Hey. Ja. Bin ich denn hier im Saustall? Ey, Leute! Bye. Schreib bitte die Lösung an studio@hitradio-ohr.de. Der kann schon 100 Kilometer weg sein. Mensch, fahr an meiner Ente da vorbei. Oder ruft an 0781 504 3311. Oder will er mich entführen? Oder ist das in Zivil die Polizei? Ich träum so in Gedanken ganz allein und ohne Schranken und wünsch, das schöne Mädchen wär bei mir. Nun wird mir diese Sache langsam mulmig. Die Musik ist gut. Ich fahr die allernächste Abfahrt raus. Heute ist ein schöner Tag. Doch werd ich mich verstecken hinter irgendwelchen Hecken. Verdammt, dadurch komm ich zu spät nach Hause. Mein schönes Mädchen, gute Reise. Sie hat den Blinker an, hier fährt sie ab. Für mich wird in 2 Stunden auch die Fahrt zu Ende gehen. Doch dich, mein Mädchen, werd ich nie mehr sehen. Ja, wer sang das Original? Das möchte ich wissen, Nachtschwärmer. Einfach gigantisch. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Come

eigentlich der letzte Radiospot gefallen? Ja, genau der, den Sie gerade gehört haben. Sagen Sie uns Ihre Meinung und stimmen Sie ab für die besten Radiospots Deutschlands. Ob spannend, lustig oder clever. Jetzt sitzen Sie in der Jury. Hören Sie sich die aktuellen Radiospots an, geben Sie Ihre Bewertung ab und gewinnen Sie tolle Preise. Machen Sie mit. Mehr Infos unter hitradio.de. Ja, jetzt muss ich nochmal die Termine bringen von mir. Zum letzten Mal für heute. Also, heute in einer Woche, da ist der 8. Mai. Und da ist Charlie 2000 in Berghaupten in der Schlosswaldhalle. Am Mittwoch, 12. Mai, Lauinger Malsch. 15. Mai, Gräfern, Rheinmünster, Gräfern, Turn- und Festhalle. Pfingstsamstag, 22.05. Stollhofen Festzelt. Mein erstes Festzelt nach langen Jahren. Samstag, 29. Mai, Mönchweiler, Alemannenhalle. Bei Villingen, Schwenningen, St. Georgen in der Ecke da. Und am 7. August beim MSC Taifun in Rheinstetten-Mörsch. Einige werden das nicht kennen, das ist da zwischen Rastatt und Karlsruhe. Und Ende Juli Kippenheim Open Air und im Oktober Altenheim. Besuch mich doch auf meiner Internetseite www.charlie2000.de. Dann bin ich bei Wer kennt wen, aber auch bei Facebook natürlich. Doch mal richtig auf. Yeah. ja, das ist der Pflichtsong von allen DJs vor ein paar Jahren, oder? You a piece of cake. Sekunde 0:30 halb eins. Nachtschwimmer, habt ihr alles noch im Griff? Ist noch alles okay? Bei mir auch. Übrigens, letzte Woche hatte ich ja mal so eine Freestyle Home Production gebracht, die ich mal vor über 10 Jahren gemacht. Von den EAV habe ich die gebracht. 3 weiße Tauben, ein Spezialremix per Freestyle. Da sind so viele Anfragen gekommen. Die muss ich jetzt nochmal bringen. Genau, das mache ich nämlich jetzt. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Guru. das ist Nachtwärmer Spezialmusik. Erste allgemeine Verunsicherung. Ich weiß nicht, ob die Gruppe selber den Song kennt, so in dieser Version. Ich glaube nicht. Das ist Italo Spezial. Das muss ich noch bringen, hier noch einmal. Dass wir gleich richtig in Mai reinkommen. Schwer, aber was meint ihr? Hä? Hallo Blondies, hallo Kelly. Fragt der Chef seine blonde Sekretärin. Schauen Sie doch mal bitte nach, was diese Woche im Kalender steht, im Terminkalender. Darauf die Blondine. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Oder wie nennt man zwei Blondinen in einem Porsche? Ganz klar, das ist ein Dumm-Dumm-Geschoss. Hitradio Ohr. Einfach mehr dran. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Manchmal möchte ich schon mit dir. Kühler Abendwind fängt sich in deinen Haaren. Und du sagst, halt mich ganz fest in deinen Armen. Und im Spiegel deiner sehnsuchtsvollen Augen seh ich die rote Sonne untergehen. Stimme flüstert zärtlich meinen Namen, die Berührung deiner Hand setzt mich in Flammen. Und die Tür zu deiner Küche lässt du offen, wie lange kann ich dir noch widerstehen? Manchmal möchte ich schon mit dir in der Küche, auf dem Tisch und auf dem Tresen. Manchmal möchte ich so gern mit dir, doch du bist schon mit vielen dort gewesen. Und auf dem Tresen. Manchmal möchte ich so gern mit dir, doch du bist schon mit vielen dort gewesen. Ich bin ein Mann, stell dich nicht an. Trotzdem fühle ich mich hin und her gerissen und die Sehnsucht macht sich breit auf meinem Kissen. Du versprichst mir die Erfüllung meiner Träume, da Nein zu sagen fällt unendlich schwer. Auf dem Tisch und auf dem Tresen. Manchmal möchte ich so gern mit dir, doch du bist schon mit vielen dort gewesen. Und das tut weh, tut so weh. Au, au, au. Manchmal möchte ich schon mit dir in der Küche, auf dem Tisch und auf dem Tresen. Manchmal möchte ich so gern mit dir, doch du bist schon mit vielen dort gewesen. Ich bin ein Mann, stell dich nicht an. Manchmal möchte ich schon mit dir in der Küche, auf dem Tisch und auf dem Tresen. Manchmal möchte ich so gern mit dir, doch du bist schon mit vielen dort gewesen. Und das tut weh, tut so weh. Ja, original von Roland Kaiser und hier ist es Peter Wackerl. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran! Das war

Gott ist das eigentlich? Total Wahnsinn. Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mitten rein. Was zieht einem ja die Schuhe aus? Mostly, I'm glad you're my maker. My loyalty lies in your hands. You my breathtaker. Your bite, your kiss is unknown to men. So take command. Go, Timbo. Remix, Lady Gaga und Timbaland. L. Wir haben noch knappe 6 Minuten. Wie wär's, wenn du nur ein kleines Schlusswort hältst? Hältst dir, ja? L, aufkommen. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Ja, L. Die rechne ich noch ab. Übrigens, L, im Mai habe ich Geburtstag. Und da weißt du gleich mal Bescheid. Bandys feiern keine Geburtstage. Was denn? Gut, das hinterlässt unheilbare Gefühlsnarben, aber spart viel Kohle für Geschenke. Das gibt es. einen schönen Dank fürs Zuhören. Nachtschwimmer. Nächsten Freitag wieder ab 21 Uhr hier bei Hitradio. Wirklich. Ablenken.